Abschnitt 6 aus Die Blinde, Band 1, von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel: Ein Käfig voll von Finchs. Es gibt nach meinen Erfahrungen große Familien von zweierlei Art. Familien, deren Glieder alle einander bewundern und solche, deren Glieder sich untereinander verabscheuen. Ich für meinen Teil ziehe die zweite Art vor. Ihre Zänkereien sind ihre Sache und sie haben einen Vorzug, den die erstere Art nicht besitzt. Den nämlich, dass sie bisweilen imstande sind, die guten Eigenschaften von Personen zu erkennen, welche nicht das Glück haben, ihre Blutsverwandten zu sein. Die Familien, deren Glieder sich alle untereinander bewundern, sind mit einer unerträglichen Selbstgefälligkeit behaftet. Wenn man mit solchen Leuten zufällig von Shakespeare als einem Typus höchster geistiger Begabung spricht, kann man sicher sein, dass ein weibliches Mitglied der Familie einem zu verstehen geben würde, man würde ein viel schlagenderes Beispiel angeführt haben, wenn man sie auf ihren lieben Papa verwiesen hätte. Geht man aber mit einem männlichen Mitglied dieser Familie spazieren und sagt von einer vorübergehenden Dame, welch ein reizendes Geschöpf, so kann man sich darauf verlassen, dass der Mann über unsere Einfalt lächelt und verwundert fragt, ob man nie seine Schwester in Balltoilette gesehen habe. Das sind die Familien, deren Glieder, wenn sie getrennt sind, täglich miteinander korrespondieren. Sie lesen uns Auszüge aus ihren Briefen vor und sagen, wo ist der Schriftsteller, der so zu schreiben versteht? Sie reden in unserer Gegenwart von ihren Privatangelegenheiten und scheinen zu meinen, dass wir uns dafür interessieren müssten. Sie amüsieren sich über Tisch über ihre eigenen Witze und können nicht begreifen, dass wir uns nicht auch amüsieren. In häuslichen Kreisen dieser Art sitzen die Schwestern gewöhnlich auf dem Schoße ihrer Brüder und erkundigen sich die Männer so ungeniert nach den körperlichen Beschwerden ihrer Frauen, als wenn sie mit ihnen allein wären. Wenn wir einmal in einem fortgeschritteneren Stadium der Zivilisation angelangt sein werden, wird der Staat dafür sorgen, dass diese unerträglichen Menschen in Käfige gesperrt und dass an die Straßenecken Anschlagszettel geklebt werden, auf welchen zu lesen stehen wird, man hüte sich vor Nummer 12, da wohnt eine Familie, die sich im Zustande gegenseitiger Bewunderung befindet. Aus Lucillas Mitteilungen ersah ich, dass die Finchs zu der zweiten oben erwähnten Art großer Familien gehören. Kaum ein einziges Mitglied dieser Familie stand mit dem anderen auch nur auf einem Sprechfuß. Und einige von ihnen waren jahrelang voneinander getrennt gewesen, ohne auch nur ein einziges Mal die Post für die Beförderung eines noch so knappen Ausdrucks ihrer Gefühle gegeneinander in Anspruch genommen zu haben. Die erste Frau des ehrwürdigen Finch war ein Fräulein Batchford gewesen. Die Mitglieder ihrer Familie, welche zur Zeit ihrer Verheiratung nur aus einem Bruder und aus einer Schwester bestanden, waren mit dieser Partie sehr unzufrieden. Der Rang eines Finch, ich lache über diese erbärmlichen Rangunterschiede, wurde in diesem Falle dem Range eines Batchford nicht ebenbürtig befunden. Nichtsdestoweniger heiratete Fräulein Batchford den ehrwürdigen Finch. Ihr Bruder und ihre Schwester lehnten es ab, der Trauung beizuwohnen. Das war der erste Zank. Lucilla wurde geboren, der ältere Bruder des ehrwürdigen Finch, der mit keinem anderen Mitgliede der Familie sprach, trat mit dem christlichen Vorschlage hervor, sich über der Wiege des neugeborenen Kindes die Hände zu reichen. Der Vorschlag wurde von den großherzigen Batchfords angenommen. Erste Versöhnung. Die Zeit verging. Der ehrwürdige Finch, der damals ein kärglich besoldeter Pfarrgehülfe an einer Kirche in der Nähe einer großen Fabrikstadt war, fühlte einen Mangel, nämlich den Mangel an Geld, und nahm sich eine Freiheit, nämlich die Freiheit, von seinem Schwager Geld zu borgen. Herr Batchford, der ein reicher Mann war, betrachtete diese Eröffnung, wie wohl kaum bemerkt zu werden braucht, in dem Lichte einer Insulte. Fräulein Batchford trat auf die Seite ihres Bruders. Das war der zweite Zank. Wieder verging die Zeit. Die erste Frau Finch starb. Der ältere Bruder des ehrwürdigen Finch, der noch immer mit den übrigen Mitgliedern der Familie auf dem schlechtesten Fuße stand, machte einen zweiten christlichen Vorschlag, nämlich sich über dem Grabe der verstorbenen Frau die Hände zu reichen. Auch dieser Vorschlag wurde von den trauernden Batchfords angenommen. Und eine zweite Versöhnung erfolgte. Wieder verging die Zeit. Der ehrwürdige Finch, der nun Witwer war und eine Tochter hatte, machte die Bekanntschaft eines Bewohners der großen Stadt, in deren Nähe er als Pfarrgehülfe fungierte, welcher gleichfalls Witwer war und eine Tochter hatte. Dieser Witwer war seinem sozialpolitisch-religiösen Stande nach ein radikaler baptistischer Schuster. Der ehrwürdige Finch, der noch immer an Geldmangel litt, setzte sich über das alles weg und heiratete die Tochter mit einer Mitgift von 3000 Pfund. Dieses Verfahren entfremdete ihm für immer nicht nur die Batchfords, sondern auch den friedenstiftenden älteren Bruder. Dieser vortreffliche Christ stand von nun an mit seinem Bruder wie mit der übrigen Familie auf gespanntem Fuße. Die Folge davon war die vollständige Isolierung des ehrwürdigen Finch. Die zweite Frau Finch gab regelmäßig jedes Jahr Gelegenheit, sich die Hände zu reichen, nicht nur über einer Wiege, sondern bisweilen über zwei Wiegen. Aber diese so verdienstliche Fruchtbarkeit blieb doch fruchtlos. Dieselbe führte zu nichts als einer Art von Kompromiss. Lucilla, auf welche bei der raschen Zunahme der zweiten Familie des Rektors wenig mehr geachtet wurde, erhielt Erlaubnis, ihre mütterliche Tante und ihren mütterlichen Onkel jedes Jahr zu bestimmten Zeiten zu besuchen. Das arme Kind, welches allem Anscheine nach bei seiner Geburt in vollem Besitze seiner Sehkraft gewesen, war noch vor vollendetem ersten Lebensjahre unheilbar erblindet. In allen anderen Beziehungen war sie ihrer Mutter auffallend ähnlich. Der ledige Onkel Batchford und seine alte ledige Schwester fassten beide die zärtlichste Zuneigung zu dem Kinde. »Unsere Nichte Lucilla«, sagten sie, »hat unsere innigsten Hoffnungen erfüllt. Sie ist eine Batchford, keine Finch.« Lucillas Vater aber, der um diese Zeit zum Pfarrer von Dymchurch befördert war, sagte nur, »lass sie nur reden, wartet nur ein wenig und die Sache wird uns Geld bringen.« Und Geld brauchte er allerdings sehr. Bei der Fruchtbarkeit von Frau Finch, welche Jahr für Jahr die Zahl ihrer Wiegen um eine vermehrte, bis der im Jahrgehalt stehende Hausarzt selbst der Sache überdrüssig wurde und eines Tages äußerte, »Es ist nicht wahr, dass alles ein Ende hat. Die Vervielfältigungsfähigkeit von Frau Finch hat kein Ende.« Lucilla wuchs heran und hatte das 20. Jahr erreicht, bevor sich die Hoffnungen ihres Vaters verwirklichten und Geld zum Vorschein kam. Onkel Batchford starb unverheiratet und hinterließ sein Vermögen seiner ledigen Schwester und seiner Nichte zu gleichen Teilen. Die Zinsen, deren Lucilla nach Eintritt ihrer Volljährigkeit sich zu erfreuen haben sollte, betrugen jährlich 1500 Pfund. Diese Erbschaft war jedoch an zwei in dem Testament sehr ausführlich entwickelte Bedingungen geknüpft. Diese Bedingungen liefen darauf hinaus. Erstens ist es dem ehrwürdigen Finch vollkommen unmöglich zu machen, unter irgendwelchen Umständen einen Heller des Lucilla hinterlassenen Vermögens von ihr zu erben, und zweitens, Lucilla, solange sie unverheiratet bleibe, während eines Zeitraums von 3 Monaten in jedem Jahr aus dem Hause ihres Vaters zu entfernen und unter die Obhut ihrer ledigen Tante zu stellen. Das Testament sprach sich über den Zweck dieser letzten Bedingung in der unumwundensten Weise aus. Ich sterbe, wie ich gelebt habe, hieß es in dieser letztwilligen Verfügung, Onkel Batchfords, als ein Anhänger der Hochkirche und ein Tory. Mein Vermächtnis an meine Nichte soll nur unter folgenden Bedingungen gültig sein, nämlich, dass sie während eines bestimmten, periodisch wiederkehrenden Zeitraums den religiös dissentierenden und politisch radikalen Einflüssen im Hause ihres Vaters entzogen und unter die Obhut einer englischen Dame gestellt werde, welche mit den Vorteilen der Geburt und der Erziehung den Besitz reiner und ehrenwerter Prinzipien verbindet und so weiter und so weiter. Man kann sich vorstellen, was der ehrwürdige Finch empfand, als er an der Seite seiner Tochter nebst den anderen Leidtragenden der Verlesung des Testaments beiwohnte und dies mit anhören musste. Er erhob sich als echter Engländer und hielt eine Anrede an die Versammlung. »Meine Damen und Herren«, sagte er, »ich gebe zu, dass ich in der Politik liberalen Grundsätzen huldige und dass die Familie meiner Frau zu den Dissenters gehört. Als ein Beispiel für die infolge dieser Richtungen in meinem Hause herrschenden Grundsätze erlaube ich mir Ihnen zu erklären, dass meine Tochter dieses Vermächtnis mit meiner vollen Genehmigung akzeptiert und dass ich Herrn Batchford vergebe.« Mit diesen Worten gab er seiner Tochter den Arm und verließ mit ihr das Zimmer. Er hatte wohlgemerkt genug gehört, um gewiss zu sein, dass Lucilla, solange sie unverheiratet sei, mit ihrem Einkommen tun könne, was sie wolle. Noch bevor sie nach Dymchurch zurückgekehrt waren, hatten der ehrwürdige Finch mit seiner Tochter ein Arrangement dahin getroffen, dass sie eine vollkommen unabhängige Stellung in dem Pfarrhause erhalten, dagegen ihrem Vater jährlich die Summe von 500 Pfund als ihren Beitrag zur Wirtschaft tragen solle. Bei dieser Mitteilung empfand ich das tiefste Bedauern darüber, dass Finch mit seinen liberalen Prinzipien nicht den Dritten im Bunde mit meinem armen Pratolungo und mir in Zentralamerika gebildet habe. Wenn wir uns seines Rats hätten erfreuen können, würden wir die heilige Sache der Freiheit gerettet haben, ohne einen Heller dafür auszugeben. Der bis dahin unbewohnte alte Teil des Pfarrhauses wurde, natürlich auf Lucillas Kosten, in Ordnung gebracht und möbliert. An ihrem 21. Geburtstage waren die Reparaturen vollendet und wurde die erste Rate des mit Lucilla ausbedungenen Hausstandsgeldes bezahlt und die Tochter als eine unabhängige Einwohnerin in dem Hause ihres Vaters installiert. Um den Leser in den Stand zu setzen, die Schlauheit des von Finch getroffenen Arrangements ganz würdigen zu können, sei hier noch bemerkt, dass Lucilla, als sie heranwuchs, eine steigende Abneigung gegen den Aufenthalt im väterlichen Hause gezeigt hatte. In ihrer Blindheit war ihr das ewige lärmende Getümmel der Kinder lästig. Zwischen ihr und ihrer Stiefmutter bestand nicht die geringste Sympathie und mit ihrem Verhältnis zu ihrem Vater stand es nicht viel anders. Sie empfand Mitleid mit seiner Armut und behandelte ihn mit der Nachsicht und der Achtung, auf die er als ihr Vater Anspruch hatte. Was aber wahre Liebe und Verehrung betrifft, nun, darüber will ich lieber schweigen. Ihre glücklichsten Tage waren die mit ihrem Onkel und ihrer Tante verlebten. Ihre Besuche bei den Batchfords hatten sich mit jedem Jahr weiter ausgedehnt. Wenn ihr Vater es nicht bei seinem Appell an die Sympathien der Tochter geschickt so einzurichten verstanden hätte, ihr das fernere Verbleiben im väterlichen Hause unter völliger Wahrung ihrer Unabhängigkeit als möglich vorzustellen, würde sie nach erreichter Volljährigkeit entweder ganz zu ihrer Tante gezogen sein oder sich selbstständig etabliert haben. So aber hatte sich der Pfarrer unter für beide Teile akzeptablen Bedingungen seine 500 Pfund jährlich gesichert und, was noch mehr war, er hatte seine Tochter beständig unter Augen. Denn, wohlgemerkt, es gab eine schreckliche, ihm in der Zukunft drohende Möglichkeit, die nämlich einer Verheiratung Lucillas. Das war zu der Zeit, wo ich im Pfarrhause eintraf, die eigentümliche Stellung Lucillas. Man wird es daher jetzt begreiflich finden, wie völlig ratlos ich war, als ich mir am Abende des Tages meiner Ankunft das Vorgefallene durch den Kopf gehen ließ und mich fragte, was mir in der Angelegenheit des geheimnisvollen Fremden demnächst zu tun obliege. Ich hatte Lucilla alleinstehend gefunden, in ihrer Blindheit hilflos, abhängig von anderen und in dieser traurigen Lage ohne eine Mutter oder eine Schwester oder selbst eine Freundin, an deren Busen sie vertrauensvoll ruhen, auf deren Rat und Beistand sie sich hätte verlassen können. Der erste Eindruck, den ich auf sie gemacht hatte, war ein günstiger gewesen. Ich hatte sofort ihre Zuneigung gewonnen, wie sie die meinige. Ich hatte sie, ohne zu ahnen, was in ihr vorging, auf einem Abendspaziergange begleitet. Ich hatte ganz zufällig einen Fremden vermocht, das imaginäre Interesse, das sie bereits zu ihm nahm, dadurch zu verstärken, dass ich ihn veranlasste, zum ersten Male in ihrer Gegenwart laut zu reden. In einem Augenblicke nervöser Aufregung und in reiner Verzweiflung, jemanden anderes zu finden, dem sie sich anvertrauen konnte, hatte das arme, törichte, einsame, blinde Mädchen mir ihr Herz geöffnet. Was sollte ich tun? Wenn es ein gewöhnlicher Fall gewesen wäre, würde die ganze Angelegenheit einfach lächerlich gewesen sein. Aber Lucillas Fall war kein gewöhnlicher. Das Gemüt der Blinden ist durch ihr grausames Schicksal notwendig nach innen gekehrt. Sie leben ein von dem unsrigen gesondertes, ach wie hoffnungslos gesondertes Leben in ihrer eigenen dunklen Welt, von welcher wir nichts wissen. Welchen Trost konnte die äußere Welt Lucilla gewähren? Keinen. Es war eine Folge ihrer traurigen Freiheit, dass sie unablässig, ungestört bei dem idealen Geschöpf ihrer eigenen Fantasie verweilen konnte. Innerhalb der engen Grenzen des einzigen Eindrucks, welchen sie von diesem Manne durch die Schönheit seiner Stimme in sich hatte aufnehmen können, konnte ihre Fantasie in dem undurchdringlichen Dunkel ihres Daseins schrankenlos arbeiten. Welch ein Bild! Mich schaudert, indem ich es entwerfe. Oh, ich weiß sehr wohl, wie leicht es ist, der Sache eine ganz andere Seite abzugewinnen und über die Torheit eines Mädchens zu lachen, welches zuerst seine Einbildungskraft mit dem Bilde eines ihr ganz Fremden erhitzt und sich dann, sobald sie ihn sprechen hört, in seine Stimme verliebt. Wenn man aber hinzunimmt, dass dieses Mädchen blind ist, dass sie auf die Welt ihrer Einbildungskraft angewiesen ist und dass sie zu Hause niemanden hat, der einen heilsamen Einfluss auf sie ausüben könnte, wird man auch dann in einem solchen Zustande nichts der Teilnahme Würdiges finden? Was mich betrifft, so fand ich, obgleich ich einer leichtherzigen Nation angehöre, die alles wegzulachen gewohnt ist, an jenem Abend, als ich mich bei meiner Nachttoilette im Spiegel sah, mich entsetzlich ernst und alt aussehend. Ich sah mein Bett an. Pah, wozu sollte ich zu Bett gehen? Lucilla war ihre eigene Herrin. Es stand ihr vollkommen frei, demnächst allein nach Browndown zu gehen und sich in die Gewalt eines möglicherweise ehrlosen und ränkesüchtigen Menschen zu geben. Wer war ich? Nur ihre Gesellschafterin. Ich hatte kein Recht einzuschreiten, und doch würde man mich, wenn irgendetwas vorfallen sollte, tadeln. Es ist leicht zu sagen, man hätte etwas tun sollen. Wen konnte ich um Rat fragen? Die würdige alte Amme war nur eine Dienerin. Konnte ich mich an die lymphatische Dame mit dem Baby in der einen und dem Roman in der anderen Hand wenden? Alberner Gedanke! An ihre Stiefmutter durfte ich nicht denken. Und ihr Vater? Nach dem, was ich bis jetzt von ihm gehört, konnte ich keine günstige Meinung von der Fähigkeit des ehrwürdigen Finch haben, in einer Angelegenheit dieser Art erfolgreich einzuschreiten. Gleichviel, er war doch ihr Vater, und ich konnte es immerhin einmal mit ihm versuchen. Als ich Zillas Fußtritte draußen auf dem Korridor vernahm, ging ich zu ihr hinaus. Im Laufe einer kleinen Unterhaltung gedachte ich beiläufig des Herrn vom Hause. Wie kam es, dass ich ihn noch nicht gesehen hatte? Das hatte den sehr triftigen Grund, dass er zum Besuch eines Freundes nach Brighton gegangen war. Es war Dienstag, und er wurde am Predigttage, das heißt am Sonnabend derselben Woche, zurückerwartet. Ich kehrte etwas aufgeregt in mein Zimmer zurück. In diesem Zustande pflegt mein Geist mit wunderbarer Freiheit zu arbeiten. Ich hatte wieder eine Inspiration. Herr Dubourg hatte sich heute Abend die Freiheit genommen, mit mir zu sprechen. Gut. Ich beschloss, am nächsten Tage allein nach Browndown zu gehen und mir die Freiheit zu nehmen, mit Herrn Dubourg zu sprechen. War mir dieser Entschluss nur durch mein Interesse für Lucilla eingegeben oder hatte meine Neugierde die ganze Zeit über unter der Oberfläche gearbeitet und mir selbst unbewusst meine Erwägungen beeinflusst? Ich ging zu Bett, ohne mich das zu fragen. Ich rate meinen Lesern, sich auch zur Ruhe zu begeben. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 7. Dezember 2023.